Seht. Seht, ihr Frauen. Da schreiten sie heran. Begrenzt mit Nesseln. Die Entsetzliche. Dem dürren Reif des Hagdons eingewebt an Lorbeerschmuckes statt. Und folgt der Leiche. Die Geißliche. Den Bogen festlich schulternd. Als wär's der Todfeind, den sie überwunden. Oh, diese Hände. Oh, wendet euch, ihr Frauen. Oh, meine Mutter. Diana, ruf ich an. Ich bin an dieser Gräueltat nicht schuldig. Sie stellt sich gerade vor die Oberpriesterin. Sie winket. Schaut. Hinweg, du Scheußliche. Du Hadesbürgerin. Hinweg, sag ich. Oh, die lebendige Leich. Es rührt sie nicht. Sie winket immerfort. Winkt immer wieder. Winkt immer nieder zu der Priesterin Füßen. Seht, seht. Was willst du mir? Hinweg, sag ich. Geh zu den Raben, Schatten. Fort, verwese. Du blickst die Ruhe meines Lebens tot. Man verstand sie, seht. Jetzt ist sie ruhig. Den Peleiden sollte man, das war's, vor der Diana-Priesterin Füßen niederlegen. Warum vor der Diana-Priesterin Füßen? Was meint sie auch damit? Was soll mir das? Was soll die Leiche hier vor mir? Lass sie Gebirge decken, Unzugängliche, und den Gedanken deiner Tat dazu. War ich's du, Mensch nicht mehr, wie nenn ich dich, die diesen Mord dir schrecklich abgefordert, wenn ein Verweis sanft aus der Liebe Mund zu solchen Gräuelnissen treibt, so sollen die Furien kommen und uns Sanftmut lehren. Sie blicket immer auf die Priesterin ein, grad ihr ins Antlitz. Fest und unverwandt, als ob sie durch und durch sie blicken wollte. Geh, Broadway, ich bitte dich, geh, geh! Ich kann sie nicht mehr sehen, entferne sie! Ich will sie nie mit Augen wiedersehen. Seht, wie sie jetzt den schlanken Pfeil betrachtet. Wie sie ihn dreht und wendet. Wie sie ihn misst. Das scheint der Pfeil, womit sie ihn erlegt. So ist's, ihr Frau. Wie sie vom Blut ihm säubert. Wie sie an seinen Flecken jedem wischt. Was denkt sie wohl dabei? Und das Gefieder, wie sie es trocknet, kräuselt, wie sie es lockt. So zierlich. Alles, wie es sich gehört. Doch jetzt, den Köcher nimmt sie von der Schulter und stellt den Pfeil in seinen Schaft zurück. Nun ist sie fertig. Nun ist es geschehen. Nun sieht sie wieder in die Welt hinaus. O jammervoller Anblick. Die Entsetzliche. Nun, was denn gibt's? Der Bogen stürzt dir aus der Hand danieder. Seht, wie er taumelt, klirrt und wankt und fällt und noch einmal am Boden zuckt. Und stirbt, wie er der Tanais geboren ward. Du, meine große Herrscherin, vergib mir. Diana ist die Göttin dir zufrieden. Besänftigt wieder hast du ihren Zorn. Die große Stifterin des Frauenreichs, die Tanais, gestehe ich jetzt, sie hat den Bogen würdiger nicht geführt als du. Sie schweigt. Ihr Auge schwillt. Sie hebt den Finger, den blutigen. Was will sie? Seht. Seht. Oh, Anblick. Herzzerreißender als Messer. Sie wischt sich eine Träne ab. Oh, Diana. Welch eine Träne. Nun denn, wenn Protoe ihr nicht helfen will, so muss sie hier in ihrer Not vergehen. Willst du dich niederlassen, meine Königin? Willst du meiner treuen Brust nicht ruhen? Viel kämpftest du an diesem Schreckenstag. Viel auch, viel littest du. Von so viel Leiden willst du an meiner treuen Brust nicht ruhen. Schafft einen Sitz herbei, ihr seht, sie will's. Du kennst mich doch, mein Schwesterherz. Brotohe bin ich, die dich so zärtlich liebt. O du, vor der mein Herz auf Knien niederfällt, wie rührst du mich? Du bist wohl sehr ermüdet. Ach, wie man dir dein Handwerk ansieht, Liebe. Und freilich, Siegen geht so rein nicht ab, und jede Werkstatt kleidet ihren Meister. Doch wie, wenn du dich jetzt so reinigtest, Händ und Gesicht, soll ich dir Wasser schaffen? Geliebte Königin. Nun ja, sie will's. Das wird dir wohltun, das wird dich erquicken. Und sanft auf kühle Teppiche gestreckt von schwerer Tagesarbeit wirst du ruhen. Wenn man mit Wasser sie besprengt, gebt Acht, besinnt sie sich. Oh, ganz gewiss, das hoffe ich. Du hoffst's, hochheilige Priesterin. Ich fürchte es. Warum? Weshalb? Es ist nur nicht zu wagen, sonst müsste man die Leiche des Achilles... Lasst! Nimm dir den Lorbeer ab, den dornigen. Wir alle wissen ja, dass du gesiegt. Ach, Brotui. Sie spricht. Dem Himmel sei gedankt. Gut, gut. Sie kehrt ins Leben uns zurück. Wie ist mir? Wohl, denke ich. Nicht? Zum Entzücken, mein Schwesterherz, mein Süßes, um mein Leben. Oh, sagt mir, bin ich in Elysium? Bist du der ewig jungen Nymphen eine, die unsere hehre Königin bedienen, wenn sie von Eichenwipfeln still umrauscht in die kristallene Grotte niedersteigt? Nahmst du die Züge bloß, mich zu erfreuen, die Züge meiner lieben Protoe an? Nicht, meine beste Königin, nicht, nicht. Ich bin es, deine Protoe, die dich in Armen hält. Und was du hier erblickst, es ist die Welt noch, die gebrechliche, auf die nur fern die Götter niederschauen. So, so. Auch gut. Recht sehr gut. Es tut nichts. Wie, meine Herrscherin? Ich bin vergnügt. Erkläre dich, Geliebte. Wir verstehen nicht. Dass ich noch bin, erfreut mich. Lasst mich ruhen. Was war es denn, das dir den Wahn erregt, du seist ins Reich der Schatten schon gestiegen? Ich bin so selig, Schwester. Überselig. Zum Tode reif, Diana, fühl ich mich. Zwar weiß ich nicht, was hier mit mir geschehen, doch gleich des festen Glaubens könnte ich sterben, dass ich hier den Peliden überwand. Rasch, jetzt die Leiche hinweg! O Protoe, mit wem sprichst du? Fort, Rasende! O Diana, so ist es wahr! Was fragst du wahr, Geliebte? Hier drängt euch dich der Rand! Ihr heiligen Götter, ich habe nicht das Herz, mich umzusehen. Was hast du vor? Was denkst du, Königin? O Liebe, du verstellst dich! Nein, beim Zeus, dem ewigen Gott der Welt! O ihr Hochheiligen, zerstreut euch doch! Geliebte Königin! O Diana, warum soll ich nicht? O Göttin, er stand schon einmal hinterm Rücken mir. Seht, wie sie Entsetzen fasst. Halt dort! Was tragt ihr dort? Ich will es wissen! Steh! O meine Königin, untersuche nicht! Ist er's, ihr Jungfrau? Ist er's? Wer, fragst du? Es ist unmöglich nicht, das sehe ich ein. Zwar einer Schwalbe Flügel kann ich lähmen, so dass der Flügel noch zu heilen ist. Doch ein Verräter ist die Kunst des Schützen. Und gilt's den Meisterschuss ins Herz des Glückes, so führen tückische Götter uns die Hand. Traf ich zu nein, wo es gilt. Sprecht, ist er's? Oh, bei den furchtbaren Mächten des Olymps, frag nicht. Hinweg! Ich will ihn sehen!